Die Delegation des Verbandes der koreanischen Jugend in China unter Leitung von der Vorsitzenden Kim Jong-yo, die für die Teilnahme an der 9. Konferenz des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung mit einem Zug in Pyongyang ankam, legte am 21. August an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Flügel Mansudae die Blumensträuße nieder und verneigte sich davor.